Ja, mal sehen, ob wir meinen Deutsch reaktivieren können. Paul Kollowalds Augen hinter den Brillengläsern blitzen freundlich, sehr wach und fast jugendlich. Wir stehen vor seinem Bücherschrank. Hinter Glas reihenweise Bücher zum Thema Europa. Also Europa ist sehr... Da haben Sie zum Beispiel Robert Schuman, er hat keine Memoiren geschrieben. Er hat ihn gekannt, den damaligen französischen Außenminister Robert Schuman. Sein nach ihm benannter Plan, den er Mai 1950 für eine europäische Kohle- und Stahlunion vorlegte, gilt als Gründungsmoment der Europäischen Union. 1949 war es, wenige Tage vor den ersten Bundestagswahlen, als Paul Kollowald, damals noch Journalist für Le Monde in Straßburg, mit Schuman einen kleinen Spaziergang gemacht hat und sie über europäische Fragen sprachen. Auch über die Einbindung von Nachkriegsdeutschland. Wie, glaubt er, würde Schuman die EU 2015 sehen? Ich glaube, er wäre zufrieden, weil der Weg seit dem 19. Mai 50 bis heute doch der Weg des Friedens. Vielleicht mit seinem Humor und seinem kleinen Lächeln gesagt, ich hoffte, dass es etwas schneller ginge. Nicht nur Schuman mag gehofft haben, dass der europäische Einigungsprozess etwas schneller hätte gehen dürfen. Wie betrachtet Ureuropäer Paul Kollowald in drei Worten gesagt die EU im Zeichen der Eurokrise? Natürlich, Journalisten möchten immer drei Worte haben. Ungeduldig, ein Wort, zwei. Beunruhigt, war nicht resigniert. Was die europäische Geschichte angeht, ist Paul Kollowald eine Art wandelndes Lexikon. Aber er ist auch voll auf dem Laufenden, was das hier, heute und jetzt angeht. Ich habe alle Krisen mitgemacht, seit dem Anfang. Aber dieses Mal sind wir, um etwas pedant zu sein, in einer multidimensionellen Krise. Das Krisenmanagement der handelnden Personen in der Griechenland- bzw. Euro-Krise findet er zwiespältig. Es fehle Politikern und ebenso vielen Medienmachern an Mut, an politischem Willen und an der Vision, den Bürgern Europas die Wahrheit über Kosten und Mühen, aber auch die Chancen des europäischen Einigungsprojekts zu vermitteln, gerade in der Krise. Und dass es voranzutreiben alternativlos ist und bleibt. Europa, der Euro, für Paul Kollowald sind sie unfertig, unvollendet, müssten aber jetzt erst recht vollendet werden. Wenn wir der französische Präsident Hollande hören, wir sollten eine Wirtschaftsregierung, also da muss man sagen, was soll das bedeuten? Konkret, wir können nicht weiter plaudern über Konzepte. Die Franzosen sind sehr gut für Konzepte, aber dann die Realität. Wie macht man das praktisch, diese Vertiefung? Notfalls eben in einem Kerneuropa, mit einer Avantgarde der Euro- oder EU-Länder, die vorangeht. Eine Idee übrigens, die noch deutlich älter ist als jene entsprechenden Überlegungen der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble und Karl Lamers von 1994, an die sich mancher erinnern mag. Schon der damalige Präsident des da noch vergleichsweise machtlosen EU-Parlaments, Pierre Pflimlin, sprach bereits 1962 von einem Noyau solide, dessen es bedürfe. Einem soliden Kern jener EU-Länder, die richtungsweisend vertiefend mit zunehmender geteilter Souveränität zusammenarbeiten. Der Euro ist ein solches Avantgarde-Vorhaben. Aber eines, was auf einem Bein stehen geblieben ist. Die Idee einer gemeinsamen Währung stammt ebenfalls bereits aus den 60er Jahren. An der dazugehörenden gemeinsamen Wirtschaftspolitik hapert es bis heute. Ein Auseinanderbrechen der Eurozone, etwa in Länder mit einem harten Nordeuro und einem schwächer bewerteten Südeuro, davon hält Paul Kollowald gar nichts. Dieses Konzept von Nord-Süd, das habe ich nicht gern. Das ist für mich die Ende der Solidarität. Was er ebenfalls gar nicht gern hat, ist, dass vor allem Finanzminister Schäuble, aber auch die Bundeskanzlerin im Zusammenhang mit der Eurokrise vielerorts als Buhmänner stilisiert werden. Dass es eine antideutsche Welle, ein auf Französisch Déferlement gibt, das regt Kollowald auf. Da ist eine Presse, zum Beispiel in Frankreich, ein Déferlement anti-allemand. Das ist ja unverantwortlich. Mit Argumente. Also manchmal ist es wirklich ein Quatsch. Paul Kollowald vergeht das Lachen nicht und der Glaube an Europa. Er prägte und prägt sein Leben, ist und bleibt seine Leidenschaft. Das verblichene Schwarz-Weiß-Foto an der Wand seiner Brüsseler Wohnung ist nur ein Ausdruck davon. In der Mitte sehen Sie Robert Schuman Und der junge Mann auf rechter Seite bin ich. Die Leidenschaft, die ein Schumann und die er für das europäische Projekt Zeit ihres Lebens empfunden haben, er hofft, dass es gelingt, sie in jungen Menschen wieder zu wecken, sagt Paul Kollowald beim Abschied. Wie man sagt, ça m'a fait très plaisir de faire votre connaissance. Merci, au revoir.